Hören 14. Beispiel. Und, wie hat dir das Konzert gefallen? Naja, ehrlich gesagt war die Musik nicht so ganz mein Geschmack. Aber der Konzertsaal, das war ein echtes Erlebnis. Das muss man einfach mal gesehen haben. Ist die Akustik denn wirklich so toll, wie man sagt? Ja, auf jeden Fall. Und man kann von jedem Platz aus gut hören. Es ist ein tolles Hörerlebnis. Und da macht es auch nichts, wenn einem die Musik nicht so zusagt. Und die Karten, waren die erschwinglich? Wo denkst du hin? Wir haben 400 Euro gezahlt. Aufgabe 1 und 2. Hallo Martina, gut, dass ich dich treffe. Hi, was gibt's denn? Du siehst ja richtig gestresst aus. Du, ich wollte dich fragen, ob ich das Buch noch ein bisschen länger behalten kann. Du weißt schon, diese Einführung ins Projektmanagement. Ach, das war mir gar nicht mehr in Erinnerung. Nein, das wird nicht mehr benötigt. Allerdings hatte mich eine Kommilitonin danach gefragt. Wenn noch Bedarf besteht, gebe ich dir Bescheid. Ansonsten kannst du das Buch gerne noch behalten. Das ist ja prima. Danke. Aufgabe 3 und 4. Sie hören nun einen Beitrag aus unserer Reihe Mieter helfen Mietern. Frau Peters, Ihnen wurde gekündigt, weil Ihre Mietwohnung verkauft worden ist und der neue Eigentümer die Wohnung nun für seine Tochter braucht. Sie sitzen hier aber ganz entspannt. Ja, denn ich habe für den Umzug nun 10 Jahre Zeit. In diesem Fall gilt eine sogenannte Kündigungssperrfrist von 10 Jahren. Das hat die Stadt so beschlossen, aufgrund der extrem hohen Wohnungsnot, die hier herrscht. Ein neuer Eigentümer kann also nicht so einfach Eigenbedarf geltend machen und dem Mieter sofort kündigen. Juristisch werden hier die Rechte der Mieter höher bewertet als die Rechte der Eigentümer. Aufgabe 5 und 6. Was ist denn bei deiner Berufsberatung herausgekommen? Oh, ich glaube, ich bin da ein Stück weiter. Ich habe zum Beispiel einen Berufseignungstest gemacht und dabei hat sich bestätigt, dass ich doch eher technisch begabt bin. Wie interessant. Dann wirst du vielleicht mal in einen typischen Männerberuf gehen. Nun, ich weiß es nicht. Da ist ja auch noch etwas anderes. Ich bin gern handwerklich tätig und kreativ. Also, vielleicht sollte ich Mülldesignerin werden. Müll? Was? Also, da baut man aus Abfall neue brauchbare Produkte. Das fände ich echt cool. Aufgabe 7 und 8. Eine groß angelegte medizinische Studie hat nun noch einmal belegt, wie gesundheitsfördernd Knoblauch tatsächlich ist. Denn schon kleine Mengen dieser weißen Knolle wirken sich positiv auf unsere Gefäße und das gesamte Herz-Kreislauf-System aus. Daneben konnte auch bewiesen werden, dass von Knoblauch eine keimtötende Wirkung ausgeht, weshalb man besonders bei Infekten darauf zurückgreifen sollte. Und drittens konnte auch die zellschützende Wirkung nachgewiesen werden. Wer also vorbeugend etwas gegen Krebs tun möchte, sollte regelmäßig auch mit Knoblauch würzen. Übrigens, gegen den unangenehmen Geruch lässt sich etwas tun. Im Handel gibt es verschiedene Knoblauchtabletten, nach deren Verzehr es zu keinerlei Geruchsbildung kommt. Aufgabe 9 und 10. Da gibt es jetzt dieses neue Roadmovie von, ich weiß den Namen nicht mehr. Macht nichts. Roadmovie ist nicht so sehr mein Ding. Und überhaupt, Kino kommt für mich im Moment nicht in Frage. Wieso? Du warst doch sonst in fast jedem Film. Kann sein. Aber im Moment habe ich einfach nicht die Nerven. Ich habe durch das Studium nebenher so viel zu tun, dass ich abends einfach nur froh bin, mal so richtig abzuhängen. Also ich meine, ich will oft gar nicht mehr raus. So ist das halt. Schade. Naja, vielleicht magst du mal vorbeikommen. Auf ein Bier oder so. Klar, das können wir machen. Gern.